1 live. 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Hier ist 1 live 4 mit mir, Klaus 4. Now's the time for you to open up. 1 Live 4. Es gibt in jedem Genre, insbesondere der elektronischen Musik, natürlich Platten, die bei den DJs beispielsweise, die vorzugsweise an Freitagen und Samstagen gehalten sind, die Clubs zum Kochen zu bringen, nicht sonderlich gelitten sind. Man weiß nicht recht, wo soll man denn sowas wie gerade gehört spielen. Bestenfalls vielleicht am Anfang, wenn noch niemand da ist, wenn die Tür vielleicht gerade mal aufgemacht wird. Oder ganz am Ende, wenn die Tür schon zugemacht ist und der DJ fünfmal aufgefordert wurde, jetzt endlich leiser Minimallautstärke einzustellen. Aber ich versuche ja nun seit langer Zeit hier sonntags meinen Mann nach bestem Wissen und Gewissen zu stehen. Und das färbt natürlich irgendwann dann auch mal auf meine Vorlieben ab. Langer Rede, kurzer Sinn. Das, was wir hier gerade gehört haben, gefällt mir ausgesprochen gut. Der Mann kommt aus Schottland, heißt Alex Coles und nennt sich, Achtung, jetzt kommt so eine Buchstabenfolge, DRFNT. Unter diesem Namen DRFNT, wofür immer das auch stehen mag, hat er jetzt eine Doppel-CD veröffentlicht. Metafiction ist, wenn man so will, Ambient Dubstep, wobei man die Sache mit dem Dubstep hier wirklich nur in den wenigsten Titeln allzu wörtlich nehmen sollte. Auf der zweiten CD finden sich eine ganze Reihe hochkarätiger Remixer ein. Scuba ist zum Beispiel dabei oder gerade gehört Synchro, der den Titel Tripped von DRFNT hier remixt hat aus dem Album Metafiction, das uns hier am Sonntag eben mit Sicherheit noch des Öfteren begegnen wird. Angefangen habe ich davor mit Grey Matter und der Sängerin Heidi Vogel, Believe in Something, im TRG Remix. Die Düsseldorfer dreiköpfige Band Kreidler existiert seit 15 Jahren. 1994 ging das los mit den dreien, die eine sehr, sehr mäßige Personalpolitik hinsichtlich ihrer Wechsel gehabt haben in der Vergangenheit. Jetzt kommt das neue Album, jetzt haben wir es endlich richtig, von Kreidler, das heißt Mosaik 2014, vielleicht auch 2014, über die genaue Vorliebe, wie das ausgesprochen werden soll, bin ich im Moment noch nicht informiert. Kreidler sind nun immer mal unter anderem auch mal mehr, mal weniger stärker verglichen worden mit Musiken der 70er Jahre, Kraftwerk, Krautrock. Das kann man hier vielleicht hier und da auch noch tun, aber dieses Album spricht insbesondere hinsichtlich der Rhythmen, der Rhythmik, eine ganz eigene, faszinierende Sprache. Im Vorfeld ist dieses Album hochgejubelt und gefeiert worden und ich kann mich den Lobpreisungen in Richtung Mosaik 2014 hier wirklich nur vorbehaltlos anschließen. Das sind rhythmische Geschichten, die da meines Wissens innerhalb von einer Woche sehr massiv und kompakt in einem Studio gespielt worden sind, wie überhaupt das Album sehr schnell innerhalb dieser Woche eben fabriziert worden ist, die eine sehr eigene Sprache sprechen, die jetzt nicht in irgendwelche Kulturkreise deuten wollen. Das ist wirklich Kreidler. Wir hören hier mal direkt so eine Art Titeltrack, nämlich den Opener des Albums, der heißt Mosaik. Hier sind Kreidler. We'll be right back.

口から言葉と一緒に逃げる愛してる今どこにいるのたとえ Na wunderbar, wir sind hier bei 1 Live 4, unschwer möglicherweise zu hören, Japanese Electronics heißt, beziehungsweise hieß das gerade abgelaufene Stück, und die letzten Minuten waren in der Tat gekennzeichnet durch, ich sag mal, nicht unbedingt japanische Elektronik, aber japanischen Spirit, wenn man so will. Denn nach Kreidler habe ich zunächst, wie schon in der letzten Woche, einen weiteren Titel aus dem neuen Album von Yoko Ono und ihrer neu zusammengestellten Plastic Ono Band gespielt. Between My Head and the Sky heißt das Album der 75-jährigen Japanerin, daraus The Sun is Down, der Track, der eben gelaufen ist. Ich finde dieses Album wirklich fantastisch. Es fängt sehr beat-orientiert an und ich bewundere Yoko Ono, diese alte Dame, wie punktgenau und mit wie viel Feeling und wie sparsam vor allen Dingen sie mit ihrer Stimme umgeht und die sehr spannend und rhythmisch gut kalkuliert in den Tracks unterbringt, die dann im weiteren Verlauf des Albums auch schon mal so collagenartigen Charakter annehmen. Es kommt zu absolut entrückten Balladen, die glaube ich nur gespielt werden können, wenn man solche avantgardistisch gesinnten Musiker aus New York an seiner bzw. ihrer Seite hat, wie das bei Yoko Ono für dieses Album der Fall ist. Nach Yoko Ono kam dann ein weiterer Titel, der zumindest so ein bisschen Nippon-artig klang, eine Art Nippon-Funk, wenn man so will. Den wiederum habe ich entdeckt auf einem der mir bisher zwei vorliegenden Vinyls, mit denen das Londoner Hyperdub-Label sein 5-jähriges Jubiläum feiert. Es soll bis zum Ende dieses Jahres insgesamt 5 Vinyl-Veröffentlichungen geben, die da auch hier nach Deutschland kommen, darunter auch Aufnahmen mit Martin Dijkers, LD, viele andere mehr, Code 9, der Chef des Labels natürlich selber auch vertreten. Dazu gibt es eine Doppel-CD mit bisherigen Highlights des Hyperdub-Labels und mit bisher unbekannten Tracks. Ich habe gespielt Black Joe mit dem Titel Purple Smoke. Und abgeschlossen habe ich das Ganze, um es jetzt ein bisschen kürzer zu machen, mit Japanese Electronics, einem Titel, den Jimmy Tenor hier in seiner Version anbietet. Im Original stammt er von den Electroids. Und Hintergrund der gerade gehörten Aufnahme ist ein weiteres Jubiläum. Das britische Elektroniklabel Warp feiert seinen 20. Geburtstag, auch sehr üppig, mit einer Doppel-CD, die heißt Recreated. Und viele Warp-Artists kommen da an und covern bzw. interpretieren neu Titel von anderen Warp-Artists. Der Reiz dieses Labels besteht ja mittlerweile darin, dass sowohl elektronische Acts hier unter Vertrag sind, wie auch Gitarrenbands, Maximo Park sei angemerkt oder die Born Ruffians. Und wenn die sich gegenseitig remixen, entstehen da ganz interessante Skulpturen auf dieser Doppel-CD, von der ich natürlich auch noch was spielen will. Es gibt eine weitere Doppel-CD zum 20-jährigen Jubiläum. Da haben insgesamt 50.000 Fans des Labels gevotet, wen sie hören möchten. Das ist die eine CD und einer der Chefs des Labels, Steve Beckett nämlich, hat eine weitere CD zusammengestellt. Diese Doppel-CD heißt dann schlicht und einfach Chosen, also gewählt. Wer natürlich hier bei Warp auch eine ziemliche Rolle spielt, ist Flying Lotus, den ich jetzt ins Spiel bringen möchte. Der Amerikaner Flying Lotus hat im letzten Jahr sein Los Angeles-Album veröffentlicht und danach gab es einige Remixe, die jeweils als rare Vinyls daherkamen. Eins habe ich mir jetzt endlich mal besorgen können. Flying Lotus Parisian Goldfish im Take Remix. So, jetzt hatte ich auch wirklich meine Klappe hier. We'll be right back. We'll be right back. My bank tires fly. I must have ran over some glass in the dark. Cool reminder I got slashed. Cause I was messing around with someone's ex-girlfriend again. Shit on your shine, clock cleaner. Closed casket, these magnificent bastards will break your heart and enjoy it. Best get away and avoid it. Heat like a fire alarm with no battery. Yeti, crop circle, psycho. Dr. Mangala, Mike, bark, riot, bat, the ball back. As ball being quotes as quills. Shell shock the body. Let's celebrate, it's a festival, so daring on decibels. Worry the whack, we too worried to speak. Amazed, spit amazing, amazed, so amazing. Y'all same old, lame old, walking on the back. Buzz like tinnitus on the mic. Like Midas, he's the brightest of the brightest, the right way all day. On your knees, you're praying for the return of the abstract rap pack that's back. You ain't 1 Live 4. In aller Kürze die Infos. Die Zeit gebietet mir gleich dann zu sagen, was wir hier im Einzelnen gehört haben. Bevor ich weitermache, erlaubt ganz kurz noch einen Rückblick auf die Liste Latte an Tracks, die ich da in den letzten Minuten zuvor gespielt habe. Da war zum Beispiel der Holländer Tom Huismans, der kommt aus der holländischen Stadt Den Haag. Die hat die Postleitzahl 2562 und genauso nennt er sich 2562 in Anlehnung möglicherweise auch an Martin Dijkers, der sein Label ja 3024 nennt nach der Rotterdamer Postleitzahl. Unbalance ist das neue Album von 2562, aus dem ich den Titel Dinosaur gespielt habe. Dann kam so ein knirschendes, knarzendes Etwas, ein wunderschön driftender Track, der stammt von Vassine, einer britischen Producerin und heißt Radiate. Angeschlossen daran habe ich die amerikanische Band Y, die in der Vergangenheit sich sehr, sehr viele Freunde durch ihre oft sehr krude und eigenwirkende Fusion aus Hip-Hop und Amerikaner Psycho-Folk geschaffen hat. Das neue Album von Y heißt Eskimo Snow und ist zum gleichen Zeitraum aufgenommen worden wie das, ich glaube, im letzten Jahr veröffentlichte Alopecia. Allerdings schon von Anfang an mit dem Vorsatz, die eher hip-hopischen Loop-Elemente und Sonstiges außen vor zu lassen. Also ein sehr geruhsames, gemütliches Album, stimmungsvoll, klasse, Y. Danach Anti-Pop Consortium, die haben ein neues Album, da komme ich gleich zurück und die letzte Minute eben gehörte Hudson Mohawk. So viel Buchhalterei hier musste sein, es geht weiter mit Marlo. Solving the problem. Problem.

Wir haben hier die neue 12er des UK Wunderkinds Scream. Sie heißt Burning Up und einmal mehr zeigt sie Vorlieben von Scream in Richtung Oldschool Jungle Drum and Bass, die schon auf vorherigen Tracks von ihm nicht in dieser Deutlichkeit zu hören waren. Burning Up, die Art und Weise, wie das hier rollt und shuffelt, hat mich so ein bisschen an den eben gehörten Track von Dubwar im Nico Sykes Remix erinnert. sind ja bei 1 Live. Übrigens habe ich in der ganzen Palette von Tracks, vielleicht war das eben auch sogar zu erkennen, auch noch einen Track von Dizzy Rascal aus seinem neuen Album Tongue in Cheek gespielt. Tongue in Cheek, das heißt so viel wie ironisch gemeint, eher als Wortspiel, doppelbödig, hinterhältig auch. Es geht auf diesem Album vordergründig um Mädchen, um Geld. Das sagen viele Titel aus, aber ich denke schon, ohne das jetzt exakt verstanden zu haben, dass Dizzy Rascal im einen oder anderen Track auch noch die wahre Botschaft versteckt hat. Hier im Hintergrund, das ist Logistics, der sich auf seinem Album Crash Bang Wallop eine ganze Reihe von Sidesteps erlaubt. Eigentlich ein Drum-and-Bass-Album, aber auch mit guten Dubstep-Skulpturen und dieser lupenreinen Hausnummer namens Raygun. Das sind die Black Jacks aus Südafrika. Ich muss zugeben, ich war vor geraumer Zeit etwas irritiert, als plötzlich ein Act, ich hoffe, ich zitiere den Namen hier korrekt, Broadcast 2008 auftauchte. Denn es gibt ja nun schon seit vielen Jahren das Birmingham Duo Broadcast, das ich hier gespielt habe, aber die Namensfastgleichheit klärte sich dann für mich auch schnell auf. Es sind tatsächlich zwei völlig unterschiedliche Acts. Das Warp-Label, ich habe es vor etwa einer Stunde mal hier angemerkt und auch ausgespielt, wird 20 Jahre alt in diesem Zusammenhang. Konnte oder kann, ich habe das unmittelbar vor der Sendung jetzt nicht mehr überprüft, konnte man auf der Warp-Website, es lohnt sich vielleicht doch noch, da mal rüber zu gehen, dieses Album, ich glaube, irgendwie für kurze Zeit kostenlos downloaden. Also jetzt bin ich hier ein bisschen auf weichen Eiern, um ehrlich zu sein. Wer Lust hat, möge es einfach mal nachchecken. Das physikalische Produkt von Broadcast, das neue Album, erscheint Ende des Monats. Investigate Witch Cults of the Radio Age, so heißt es. Wir haben gerade Musik daraus gehört. Eine Band, ein Duo, das seit jeher im Grunde sehr karge Songs fabriziert, die dann aber reichlich noch manipuliert und zusätzlich mit Effekten versehen werden. Indie-Tronic im allerweitesten Sinne, könnte man vielleicht sagen. Die Band hat mit ihren verbogenen Songs und Sounds viele Freunde, bis hin zum Beispiel zu der New Yorker Band Grizzly Bear Broadcast. Davor habe ich die Black Jacks aus Südafrika gespielt. Eine der Bands, die unter anderem auf dem diesjährigen Haldern-Festival wirklich faustdick überraschen konnten. Ich habe sie als Trio in Erinnerung, aber der sogenannte Waschzettel des Albums weist sie als Quartett aus. Sei es drum, After Robots ist das Album der Black Jacks, das jetzt soeben erschienen ist, das einmal mit sehr stürmischen Tracks daherkommt, wo insbesondere der Gitarrist sich mächtig austoben kann mit allen Effekten, was nicht nur mich dahin gebracht hat, die Band so hinter vorgehaltener Hand so ganz leise schon mal mit der amerikanischen Blackrock-Band Living Color zu vergleichen, obwohl sich dann einen Track später schon wieder gigantische Unterschiede auftun können. Die Black Jacks nämlich ergehen sich nämlich auch in schlierenartigen Sounds, in Texturen, die ich zum Beispiel von Living Color so nicht in Erinnerung habe. So viel mal zu den gerade gehörten Sachen. Hier kommt das neue Album von Dinky. Thank you. Thank you. Check 1-2. Oh, hier ist was mit meinem Kopfhörer. Sekunde, das habe ich sofort. Na, besser, ja. Manchmal rauscht das hier ein bisschen im Kabel. Ein Kabelwurm. Schwer zu fassen, man müsste das Ding aufschneiden und das will ich hier insbesondere während einer Live-Sendung besser nicht tun. Ich will es hier halten, wie eben schon. Ich sag zu Dinky und diesem Titel hier vom Ramadan Man und von Appleblim gleich noch was. In wenigen Minuten die Infos hier bei 1 Live. Einen Titel können wir teilweise noch hören, der kommt von Simon Baker, ist der Dragsnap. Bis gleich. We'll be right back. Live. Infos. Mit Hilke Janssen um 0 Uhr. Griechenland bekommt neue Regierung. Berlusconi verspricht Hilfe für Sizilien und das Wetter bleibt bewölkt. In Griechenland hat die bisherige Oppositionspartei die Parlamentswahlen deutlich gewonnen. Den Hochrechnungen zufolge liegen die Sozialisten mit bis zu 44% der Stimmen deutlich vorne. Verlierer der Wahl in Griechenland ist die konservative Partei von Ministerpräsident Karamanlis. Aus Athen berichtet Ulrich Pick. Griechenland bekommt eine neue Regierung. Die klare Niederlage von Regierungschef Karamanlis ist die Quittung für seine zahlreichen innenpolitischen Skandale, seine immense Schuldenmacherei sowie die deutlich gestiegene Korruption im Land. Unter den Konservativen verdoppelte sich nämlich die Pro-Kopf-Verschuldung und Griechenland fiel laut internationalen Erhebungen auf einen Korruptionsindex, den sonst nur Drittweltstaaten haben. Der Iran hat für die Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde Lob bekommen. Behördenchef El-Baradei nannte die Gespräche über das Atomprogramm des Landes erfolgreich. Ergebnis ist, dass Kontrolleure aus dem Ausland noch in diesem Monat die neue Urananreicherungsanlage im Iran prüfen können. Die Regierung in Teheran hatte den Bau der Anlage noch bis vor kurzem geheim gehalten. Die Atomenergiebehörde will sichergehen, dass der Iran nicht heimlich Atomwaffen entwickelt. Italiens Ministerpräsident Berlusconi hat den Betroffenen der Unwetter auf Sizilien Hilfe versprochen. Bei einem Besuch auf der italienischen Insel sagte Berlusconi, dass die Menschen im Katastrophengebiet von Steuern befreit werden sollen. Starker Regen hatte vor einigen Tagen auf Sizilien Schlammlawinen und Erdrutsche ausgelöst. Mindestens 22 Menschen kamen ums Leben, mehr als 30 werden noch vermisst. Die Staatsanwaltschaft in Italien prüft, ob es Schlampereien beim Häuserbau gab. In der Fußball-Bundesliga bleibt Hertha BSC Berlin Schlusslicht der Tabelle. Die Mannschaft verlor zu Hause gegen den HSV 1:3. Die Hamburger stehen damit punktgleich mit Bayer Leverkusen oben in der Tabelle. Im anderen Sonntagsspiel besiegte Werder Bremen auswärts den VfB Stuttgart 2:0. In der zweiten Bundesliga gab es eine Schlappe für Rot-Weiß Aalen. Die Mannschaft unterlag im eigenen Stadion Rostock mit 0:2. 1 live. Sektorwetter. Die Nacht wird kalt, im Sauerland kann es teilweise auch Bodenfrost geben. Morgen lockert es nur im Norden etwas auf. Spätestens ab mittags ist es dann überall dicht bewölkt und teilweise auch regnerisch. Dazu bis 16 Grad in Gronau und Löhne und nicht mehr als 17 Grad in Mönchengladbach. Auch am Dienstag dicke Wolken und immer wieder Regen. Stauschau. Es ist alles frei. Eins live. Okay, erlaubt vielleicht noch zwei, drei Sätze zu Tracks, die ich vorhin gespielt habe. Da war zum Beispiel ein Titel aus dem neuen Album der Techno in Klammern Hausproduzentin Dinky. Anemic heißt dieses Album, aus dem ich schon mal vor Wochen einen Titel gespielt habe. Der Anlass damals war, dass Dinky in einem Kölner Club aufgelegt hatte. Aber jetzt erst an diesem Wochenende erscheint ihr Album Anemic, aus dem ich eben einen weiteren Titel gespielt habe und das auch hier in den nächsten Wochen gerne noch weitermachen möchte. Denn dieses Album zu hören, das ist wie ein Gang durchs Spiegelkabinett gewissermaßen. So viele kleine und kleinste Sounds, die da hin und her geworfen werden, die für Abwechslung, für Spannung sorgen und vor allen Dingen für eine Dynamik in den Tracks. Das ist so liebevoll ausgestaltet und ausstaffiert. Das ist ein ganz, ganz tolles Album von Dinky Anemic. Und dann habe ich einen etwas düsteren Techno-Track gespielt. Der kommt aus Großbritannien vom Ramadan Man und von Apple Blim. Den habe ich gefunden auf einer Doppel-CD vom Soul Jazz Label, die jetzt herausgekommen ist und die als Steppers Delight so eine Art Kassensturz anstellt. Was hat sich im letzten Jahr in Sachen Bassmusik in England getan? Vorwiegend hier auf den beiden CDs natürlich Dubstep oder Dubstep-artige Titel, aber eben auch welche, die nicht zuletzt durch den Berliner Einfluss von Ricardo Villalobos, Shade, T Plus und anderen schon vor längerer Zeit in die eher technoidere Richtung gegangen sind und gerade zwischen Villalobos, einigen anderen Berlinern und dem Skull Disco Label, dem Apple Blim ja vorsteht, gibt es enge Bande. So viel mal dazu. Hier kommt eine bemerkenswerte Band aus einer amerikanischen Kleinstadt, ein Duo, Fantogram. Eyelid Movies, ein sehr Bass- und teilweise auch Hip-Hop-inspirierter Gitarren-Pop-Rock, könnte man sagen, der wirklich eine sehr eigene Handschrift hat und mit dem die beiden Ende des Monats auch hier in den Sektor kommen. Da gibt's dann Auftritte in Duisburg im Steinbruch, ein Laden, der seit Monaten wirklich ein exquisites Programm fährt, mir immer wieder auffällt, am 29. Oktober und später dann am 1. November in Köln im Studio 672. Phantogram, Eyelid Movies ist das Album, hier ist die Musik daraus. Your name, got your notebook, cell phone, look, population, an was once ordinary, seeking restitution. Feel told for being average, I was all for the solution. In exchange for reduced limitations that I chose to repent, I volunteered to bless the mic through advanced experiments. So on the mic, I represent through art and still terror to burst your heart. Outrun pain, writing rhymes is my burden behind. Now a microphone cyclone is God's plan through man's hands. Held in high esteem, make you a ghost before Halloween. And blaspheme, blast with the reams. The MCs, I'm not saying don't follow your dreams. Just realize when it's just a dream. And then block the Rorschach, hold the cold back to rap. Atlas, well on your back, break your levy collapse. Can't touch, won't rust. Stainless, that's us. The purpose to piss on your dignity, MCs. Wanna see another rapper decapitated without the proper data I propagated. The style that they imitated, but they didn't get it until they fit it right. Learn to get it hype, for you feel the hype, feel a little fright when I hit the mic. Brand new swag, don't bite this, I write this, none like this. McMahon said, gotta pull it from the chest. From the stuff board, I come up with patterns now, so let's go. P, where you going now, only the tech knows. Aiming for the pennant, the winning, I set goals. Independent for a minute, no beginning, still centered. Like the world goes around, way spinning. Streets flooded, stay swimming, deep in it. Let's get it in abundance, stacks ain't growing, keep coming. Also pitiful, want to be digital, super unfrontable, past 10 critical. Also pitiful, want to be digital, super unfrontable, past 10 critical. In the day, not a care in the yoke. Air in my face like I'm steering a boat. Left eye squint through the glass of a scope. Trigger finger that lingers to shoot through every note. Every kick, every snare, every trap, every note. Gets buried at the cemetery where I float. Dead to the games, ghost from the dope. Overdose, rock and roll star in the boat. I don't have to convince, I don't have to promote. I'm in the south of France, no label, quote. No advance, no magazines, just choke. Little green in the zone, looking out at the coast, unquote. Fresh out the pen with the coke. More white lines than McCain with the vote. Right wing of the plane, gonna lean when I talk. From the left, so left, need a cane when I walk. Ah, Daddy Kane in New York. Oversized 8 while you playing games in a park. I hustle in the coma, not for the corner. Doubling and tripling the stack, Time Warner. Not for the fame, for the art, for the MoMA. Whitney, Pace, Met, I'm a sonar. Burning real high, upstate in Katona. Also pitiful, want to be digital. Super unfrontable, past 10 critical. Also pitiful, want to be unfrontable, past 10 critical. Thank you. 1 Live 4, gleich mehr zu den Tracks, die hier aktuell gerade laufen. Yes, erlaubt an dieser Stelle mal einen ganz kurzen Break. Ich habe dieses Album, das wir hier gerade gehört haben, relativ zu Beginn der Show schon gespielt und nehme hier alle mir zur Verfügung stehenden Ausrufezeichen, um noch einmal auf Kreidler hinzuweisen und das Mosaik 2014 Album, aus dem ich hier einen erneuten Track gespielt habe. Eine unfassbar schöne, majestätische Korrespondenz zwischen den intensiven Perkussionslinien und den aufsteigenden Synthesizern, die oft genug so etwas symbolisieren wie das Morgen, den Horizont dahinter, danach. Dies ist wirklich ein Album, das nicht retro ist, nach hinten weist, in den Krautrock, wie auch immer geartet, der 70er Jahre. Man mag hier und da einige Anklänge finden, das ist liegt in der Natur der Sache, aber im Prinzip ist das ein Album, das wirklich in vielerlei Hinsicht nach vorne geht. Kreidler. Davor habe ich diesen Typen vorher nie gehört, was mich jetzt betrifft, gespielt DFRNT, Alex Coles, ein Schotte, mit Musik aus seinem Ambient-Dubstep-Elektronika-Album Metafiction. Und davor habe ich gespielt, bin ich noch einmal reingegangen in das 20-jährige Warp-Jubiläum. Leider ist der Titel sehr, sehr leise angefangen und konnte den Eindruck erwecken, hier wären alle besinnungslos umgekippt. Kennt ihr diesen Film Dorf der Verdammten? Da passiert das ja zu Beginn des Films, dass ein ganzes Dorf in den Schlaf fällt und 9 Monate später sind alle Frauen des Dorfes plötzlich schwanger. Ein überragender Film fällt mir gerade ein, aber wenn ich es recht betrachte, sind keine Frauen mehr hier bei 1 Live. Das ist hier in dieser Nacht, in dieser Minute eine Männergeschichte. Wo war ich stehen geblieben? Bei Warp. 20 Jahre Jubiläum, das elektronische Label aus ehemals Sheffield, jetzt London. Ich habe darauf hingewiesen, es gibt 2x2 CDs. Eine nennt sich Recreated. Da werden Warp-Klassiker genommen und von anderen Warp-Künstlern neu interpretiert. Der gute Bibio hat eben seine Helden und Vorbilder, Boards of Canada, zumindest hat er das häufig genug gesagt, bearbeitet mit dem Titel Kainy Industries. Und bevor ich nochmal in den Warp-Sampler gegangen bin, gab es eine Nummer aus dem neuen Album des amerikanischen Vierers Anti-Pop Consortium. So spricht sich nämlich Consortium aus. Ich habe mich jahrelang davor gedrückt und es immer deutsch ausgesprochen, damit es auch verständlicher ist. Also Consortium, Anti-Pop Consortium. Ich habe mich bei diesem Album lange gefragt, wo ist sein Platz nach 7 Jahren, glaube ich, die dieses Quartett nichts mehr veröffentlicht hat, zwischen dem Overground, Kanye West, Jay-Z, dem neuerdings sehr weiblich besetzten Untergrund, Yo Majesty, andere dazu Flying Lotus, die Speerspitze eines anderen abstrakten Undergrounds. Bin dann aber für mich zu dem Ergebnis gekommen, dass Anti-Pop Consortium musikalisch sehr intensiv ist, sehr gut ist und irgendwo muss es seinen Platz haben, auch wenn dieses Album nicht sonderlich sexy jetzt daherkommt. Mir gefällt es ausgesprochen gut, Fluorescence Black heißt es und es gibt eine einzige Kollaboration auf diesem Album, die bestreitet Roots Manuva, der Titel, den ich gespielt habe, der hat mich so ein bisschen an diese ganzen wonky Sachen erinnert, die hier in letzter Zeit laufen, zum Beispiel um Flying Lotus herum. Wir machen weiter mit einem Thema, das so ein bisschen durchs Internet geistert, durch verschiedene Blogs. Ich bin selber von verschiedenen Leuten angesprochen worden. Sag mal, hast du die schon? Was ist da los? Am 19. Oktober erscheint offiziell das Album, Debütalbum einer Bristol-Formation namens Beak. Hinter Beak steckt Jeff Barrow von Portishead, deshalb der ganze Rummel, und 2 weitere Bristol-Musiker. Billy Fuller ist der Bassist dieser Band. Er arbeitet normalerweise in einem lokalen Plattenladen, dem Indie-Shop schlechthin von Bristol. Replay Records heißt er, hat aber in der Vergangenheit schon mal als Bassist auch Spuren hinterlassen bei Massive Attack oder aber bei Robert Plant, wie ich gelesen, nicht aber überprüft habe. Der dritte im Bunde ist ein gewisser Matt Williams, ebenfalls aus Bristol, der unter eigenem Namen als Team Brick auch schon veröffentlicht hat. Jetzt kommt Beak mit diesem Album erst am 19. Oktober. Ich nehme mir aber mal die Freiheit, 14 Tage zuvor, denn da sind wir ja hier und heute, schon mal einen Titel aus diesem Beak-Album zu spielen. Thank you. 1 Live 4 eben Beak, die neue Band von Jeff Barrow, deren Album am 19. Oktober erscheint. Hier im Hintergrund klingt langsam aus die Kölner Formation von Spar, die schon vor einigen Wochen ihren Track Highbolt veröffentlicht hat, der für mich sehr überraschend klingt, wenn man ihre Punk-Disco-Sachen noch im Kopf hat, die ja oft auch bei 3,30 stehen blieben, wie sich das für ein markantes Werk gehört. Hier schön in die Breite gespielt. Es gibt im Übrigen auf dieser Maxi auch noch einen fast 14-minütigen Prince Thomas Remix. Hier ist ein Track aus dem neuen Album des Franzosen Vitalik, das heißt Flashmob. We're gonna make it. is preparing her suicide deal. Us mortals have to kneel. Albert is back after 20 years. He's got a new film for you, my dears. Wir sind hier bei 1Live4 und die Tracks in den vergangenen Minuten stammten einmal von Vitalik aus Frankreich, dann Musik aus dem neuen Album der Bollock Brothers, Last Will and Testament heißt es, und gerade verklungen Yacht mit Psychic City. Wo ich hier Bollock Brothers sage, Ladies and Gentlemen, möchte ich gerne auf ein Festival im benachbarten Belgien hinweisen, auf dem am 1. November, das ist der erste Sonntag im kommenden Monat, November eben, viele alte Helden in Sachen New Wave auf der Bühne stehen werden in Hasselt in Belgien am 1. November. Front242, The Human League, N. Clark, Gary Newman, Lydia Lunch, Bollock Brothers, Neon Judgment und eine ganze Reihe von anderen mehr, auch DJs. Das wollte ich hier doch mal kurz durchgesagt haben. Schaue auf die Uhr und sehe, dass noch Raum und Zeit ist für einen Titel, mit dem ich mich dann gerne auch hier verabschieden würde. Q&A, Question and Answer, ein Duo, das ebenso wie Yacht beim DFA-Label angedockt hat in New York mit dem Titel Trapdoor. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit bei dir und euch bedanken für deine eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute für die Woche, Gesundheit vor allen Dingen und ja, würde mich natürlich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag hier wiederhören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Alles Liebe, alles Gute. Ciao.